الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد alles auch gebet Allah dem Herrn der Welten Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und wer von Allah in die Irre geleitet wird, so wirst du niemanden finden können, der ihn jemals recht leiten kann. Liebe Geschwister, die wahrhaftigsten aller Worte sind die Worte Allahs. Und die beste aller Rechtleitungen ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und liebe Geschwister, jede Neuerung ist ein Irrtum. Jede Neuerung ist ein Irrtum und jeder Irrtum ist eine Erfindung, die letztendlich zur Hölle führt. Möge Allah uns und euch vor jeglicher Bid'ah bewahren. Liebe Geschwister, ich ermahne mich und euch und erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten, dass man sich vor ihm vorsieht, indem man zwischen einem selbst und der Hölle gute Taten vorausschickt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Hölle bewahren. Liebe Geschwister, in der letzten Predigt hatten wir über einige Situationen und Szenen am Tage der Auferstehung gesprochen. Wir sprachen über verschiedene Szenen, über die Menschen, die rechtschaffen waren. In diesem Leben rechtschaffen waren. Und heute möchten wir diese Serie fortsetzen und auch im Anschluss ein paar Szenen erwähnen von Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zürnt und vollkommen unzufrieden ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns immer wieder darauf angespornt, einen guten Charakter zu haben. Dass man, wenn man angegriffen wird, nicht zurück angreift. Dass wenn einem Unrecht getan wird, dass man nicht ein Unrecht zurückgibt. Wenn einer dich beleidigt, dass du ihn nicht zurückbeleidigst. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns berichtet, dass du am Tag der Auferstehung den gläubigen Menschen, der geduldig war, der fromm war, der großzügig war, der edel war, der sanftmütig war, mit dem man einen einfachen Umgang pflegen konnte, wirst vorfinden, dass er die schwersten Waagschalen am Tag der Auferstehung haben wird. So sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, es gibt nichts, was am Tage der Auferstehung in der Waagschale des gläubigen Menschen schwerer wiegen wird, als ein guter Charakter. Dieser Hadith ist überliefert bei Tirmidhi und bei Abu Dawud. Ebenso, liebe Geschwister, in einer Überlieferung sagte ein Mann namens Shurahbil ibn As-Simt zu Ka'b ibn Murrah radiallahu anhu. Er sagte zu ihm, Ka'b, erzähle mir einen Hadith über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sei vorsichtig dabei. Sei vorsichtig, das heißt, erzähle mir wirklich nur etwas, was du wirklich sicher vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört hast. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass jemand, der sich Mühe gibt, bis ins hohe Alter hinein und dabei weiße Haare bekommt, das heißt, bis ins hohe Alter hinein gibt er sich Mühe bis zum Ende seines Lebens, so wird dieses graue Haar, diese weißen Haare, werden für ihn am Tage der Auferstehung Licht sein. Dieser Hadith bei Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, überliefert. Ebenso hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns angespornt, dass wir uns versuchen, möglichst nicht festzuklammern an weltlichen Dingen. In dem Sinne, dass das diesseits in unseren Händen sein soll und nicht in unseren Herzen sein soll. Das heißt, es soll nicht unsere Herzen ergreifen, sondern wir sollen es unter Kontrolle haben und nicht umgekehrt. Und deswegen ist es gut, dass ein Mensch ab und zu asketisch lebt, dass er ab und zu auf bestimmte Dinge in diesem Leben Verzicht übt, obwohl er die Möglichkeit hätte, das zu beanspruchen, aber er verzichtet darauf, damit eben sein Herz nicht zu sehr mit diesem Leben verbunden ist. So sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, wer bestimmte Art von Kleider aus Selbsterniedrigung vor Allah subhanahu wa ta'ala weglässt, obwohl er imstande dazu wäre, diese Kleider zu tragen, den wird Allah am Tag der Auferstehung vor allen Geschöpfen rufen und er wird ihm die freie Wahl geben, auszusuchen, welche Kleider des Glaubens auch immer er haben möchte. Und diese Kleider des Glaubens, sie gehören zweifellos in die Kategorie in der, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim sagte, dass es Dinge, oder in dem der Prophet sagte in einem Hadith und berichtet, dass es Dinge gibt, von denen noch kein Mensch gehört hat, kein Mensch gesehen hat und in die noch kein Mensch gedacht hat. Und es geht darum, liebe Geschwister, dass man, statt dass man die besten und die weichesten und die teuersten Kleider trägt, dass man andere Kleider trägt, um, wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber zu zeigen, dass man sich vor ihm klein macht und erniedrigt und dass man auf etwas in diesem Leben übt, zu verzichten. Solch eine Person, Allah subhanahu wa ta'ala, wird ihm am Tag der Auferstehung aufgrund dieser Absicht, die er gehabt hat, das war nämlich eine Sache, auf die nur Allah azza wa jal Zugang hatte. Denn kein Mensch weiß, warum einer die Kleidung trägt und ein anderer Mensch eine andere Kleidung trägt. Es kann sein, dass jemand eine Kleidung trägt aus Unterwürfigkeit vor Allah. Es kann aber auch sein, dass jemand eine Kleidung trägt, damit er von den Menschen als ein Asket bezeichnet wird. Liebe Geschwister, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns auch über verschiedene Szenen am Tag der Auferstehung berichtet, über die Menschen, die einen schlechten Ausgang haben werden, möge Allah azza wa jalla uns davor bewahren. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet uns in zahlreichen Überlieferungen über diese Menschen. Er sagte darüber, wie unverschämt es ist und wie charakterlos es ist, dass ein Mensch seine Nase hineinsteckt in Dinge, die ihm nichts angehen. Dass ein Mensch Dingen zuhört, dass ein Mensch das Gespräch anderer Leute verfolgt und zuhört, obwohl die Leute eigentlich gar nicht möchten, dass sie mit ihnen sitzen. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer dem Gespräch von anderen Leuten zuhört, obwohl sie das nicht möchten, oder wer dem Gespräch anderer Leute zuhört, obwohl sie von ihm fliehen, weggehen, die wollen eigentlich gar nicht, dass er zuhört, dem wird, möge Allah uns bewahren, am Tag der Auferstehung flüssiger Blei in seine Ohren gegossen werden. Und dieser Hadith ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Ebenso berichtet uns der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam über Menschen, die keinen Ikhlas gehabt haben. Über Menschen, die einfach auf Kosten anderer in diesem Leben vorne stehen wollten. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam berichtet uns, er sagte, wer auf Kosten eines Muslims einen Bissen zu sich genommen hat, dem wird Allah ein Gleiches aus der Hölle zu essen geben. Möge Allah uns davor bewahren. Und dieser Hadith zeigt wiederum, dass immer die Belohnung bzw. Bestrafung, das Entgelt ist immer von gleicher Art Tat, wie man in diesem Leben gemacht hat. Er sagte weiterhin, und wer ein Kleidungsstück auf Kosten eines Muslims angezogen hat, dem wird Allah ein Gleiches aus der Hölle zum Anziehen geben. Und ebenso berichtet uns der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, in einem weiteren Hadith, und wer auf Kosten eines anderen Ansehen genießt, das heißt, gemeint ist zum Beispiel, dass man von einer Person verlangt, dass sie einen lobt und als rechtschaffenen Menschen darstellt und man akzeptiert das, obwohl man weit weg von dieser Rechtschaffenheit ist. Wer auf Kosten eines anderen Ansehen genießt und sich zeigen will, den wird Allah am Tag der Auferstehung Erniedrigung kosten lassen und den Menschen ebenfalls zeigen, das heißt vorführen, möge Allah uns davor bewahren. Ebenso, eine der Zungensünden, an die sich viele Menschen leider gewöhnt haben, ist, dass sie häufig fluchen. Dass sie häufig fluchen, und mit Fluchen, liebe Geschwister, ist auf Arabisch das Wort La'na gemeint. Und gemeint ist damit, La'na auf Arabisch bedeutet, dass man sich jemanden, dass man für jemanden wünscht, dass er ganz weit weg aus der Barmherzigkeit Allahs fällt. Und deswegen jedes Bittgebet gegen einen Menschen ist eine Form des Fluches. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns, und diese Überlieferung ist in Sahih Muslim. Und ihr seht, das sind die, wir erwähnen nur Hadithe, die authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind. Er sagte, diejenigen Menschen, die häufig fluchen, sie werden am Tag der Auferstehung weder Fürsprache für andere einlegen dürfen, noch werden sie Zeugen sein. Das heißt, die werden nicht als Zeugen gerufen, weil ihre Zeugnisaussage nicht akzeptiert werden wird. Und sehr viele Menschen leider fallen offensichtlich unter diese Kategorie. Es gibt viele dieser Menschen, über die uns der Prophet berichtet hat, sallallahu alaihi wasallam. Manche ihrer Sünden sind schwerwiegend, manche ihrer Sünden sind weniger schwerwiegend, und möge Allah uns vor allen Arten von Sünden bewahren. Ebenso hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns berichtet über die Menschen, die in diesem Leben sich aufsässig verhalten, die Menschen, die in diesem Leben sich überheblich verhalten, die Menschen, die in diesem Leben ihre Macht ausnutzen, ihre Positionen ausnutzen, anderen Menschen Unrecht tun und gegen die Diener Allah subhanahu wa ta'ala vorgehen. Solche Verbrecher, Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Menschen, die sich in diesem Leben als groß und stark präsentieren, Allah wird uns zeigen, dass sie am Tag der Auferstehung die niedrigsten Stellen, die niedrigste Stellung einnehmen werden. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass am Tag der Auferstehung wird, wenn die Menschen sich versammelt haben und die Hölle herangebracht wird, er berichtet uns sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Tirmidhi, dass ein Teil der Hölle herausragen wird am Tag der Auferstehung und sagen wird: Ich bin mit jedem widerspenstigen Gewalthaber, Jabbarin Anid, beauftragt worden, möge Allah uns bewahren. Das heißt, dieses Höllenfeuer wird diese Menschen schnappen, noch bevor alle anderen in die Hölle gehen werden. Und deswegen soll der Mensch niemals traurig sein und niemals die Hoffnung aufgeben, wenn er sieht, dass Verbrecher etwas bestimmen oder dass ungerechte Menschen über andere Menschen bestimmen. Das sind alles, liebe Geschwister, nur schlechte Anzeichen für diese Menschen selbst und gute Anzeichen für dich selbst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht zu solchen Menschen gemacht hat. Ebenso, liebe Geschwister, berichtet uns zu guter Letzt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass es verpönt ist und höchst verabscheuungswürdig ist, wenn ein Mensch bettelt, obwohl er genug Geld hat. Und der Prophet berichtet uns über die Menschen, was mit ihnen am Tag der Auferstehung geschieht, die so etwas tun werden. Gemeint sind Menschen, die betteln zu Unrecht. Sie haben genug und trotzdem verlangen sie von den Menschen, dass man ihnen etwas spendet. So sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam: Wer bettelt, obwohl er genug hat, wird am Tag der Auferstehung mit Wunden, Kratzungen oder Verletzungen im Gesicht erscheinen. Möge Allah uns davor bewahren. Das heißt, sein Gesicht wird erniedrigt sein, weil er hat sich in diesem Leben erniedrigt, indem er andere Menschen gefragt hat und nicht Allah subhanahu wa ta'ala sich ihm zugewandt hat. Und so wird er in diesem Leben erniedrigt werden, obwohl er genug von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hatte. Daraufhin fragte man den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam: Was bedeutet es denn, genug zu haben? Was bedeutet es denn, genug zu haben? Daraufhin sagte er: 50 Dirham und das oder dasselbe an Gold. 50 Dirham oder dasselbe an Gold. Und das ist eine sehr geringe Menge, liebe Geschwister. Denn wenn man das nachrechnet, nach der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 50 Dirham erwähnt, und wir wissen, dass 200 Dirham der damaligen islamischen Währung zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Gewicht hatte von 595 Gramm. Und wenn man das durch 4 teilt, kommt man ungefähr auf 149 Gramm. Stellt euch mal vor, 149 Gramm Silber, das wäre nach dem heutigen Kurs am 25. Mai 2012, kostet 1 Gramm Silber nur 73 Cent. Und wenn du das multiplizierst, kommst du auf einen Betrag von 108 Euro ungefähr. Das ist der Betrag, über den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass diese Person nicht das Recht hat zu betteln. Möge Allah uns davor bewahren, unsere Sünden vergeben, unseren Charakter verbessern, unseren Iman stärken und uns am Tag der Auferstehung ehren, sodass unser Buch in Illiyin geschrieben steht und nicht in Sijjin. Möge Allah uns davor bewahren. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.